Drei. Hallo Claudia, geht es dir besser? Jetzt gehst du nicht ans Telefon. Wahrscheinlich liegst du gerade im Bett. Du, ich habe im Internet noch einen Tipp gefunden gegen deine starken Kopfschmerzen. Nimm doch mal einen schwarzen Kaffee und tu da etwas Zitrone rein. Das soll helfen. Versuch es mal. Es ist bestimmt besser, als immer nur Tabletten zu schlucken. Melde dich. Lucy. Hallo Claudia, geht es dir besser? Jetzt gehst du nicht ans Telefon. Wahrscheinlich liegst du gerade im Bett. Du, ich habe im Internet noch einen Tipp gefunden gegen deine starken Kopfschmerzen. Nimm doch mal einen schwarzen Kaffee und tu da etwas Zitrone rein. Das soll helfen. Versuch es mal. Es ist bestimmt besser, als immer nur Tabletten zu schlucken. Melde dich. Lucy.